kein Geschrei mehr und kein Fluchen, nur mehr Freiheit, Sinn und Glück. Auch wenn viele Zungen lügen, auch wenn Armut herrscht und Neid, wollen wir der Welt verkünden, Deutschlands Söhne stehen bereit. Zerschlagen wird den Staub, zerfällt am jüngsten Tag, dann bleibt auf den Trümmern stehen. Lieber gestritten und ehrlich gestorben, als Freiheit verloren und Seele verdorben. Mein Leib in Heimat Erde, mein Lied in Wolkes Mund. So möchte ich, dass es werde zu meiner letzten Stund. Unsere Waffen sind geschmiedet, Millionen stehen bereit, doch das Werk kann nur gelingen, wenn die Welt nach Freiheit schreit. Verkünden, Deutschlands Söhne.